Vielleicht erinnern sich einige. Und das ist ganz einfach, das ist eine Liebesgeschichte in München, eine Party, die Situation ist eine Party, die Protagonistin ist eine Frau und sie kommt auf die Party und sie amüsiert sich und sie lernt einen Mann kennen und sie werden später, also sie kommen zusammen, sie werden ein Paar, ist also alles wunderbar, aber auf der Party gibt es ein Problem, denn auch der Ex von ihr kommt. Das ist diese Konstellation, die Frau, zwei Männer, der neue Freund, der Ex. Und es gibt Probleme. Das ist also das Thema von der Geschichte. Und jetzt habe ich drei Namen gebraucht, ne? Von der Frau und den zwei Männern. Und bei der Frau habe ich an eine Freundin gedacht, die hat früher in Madrid gewohnt, die ist aber eigentlich aus Köln. Und die geht gerne auf Partys, die ist immer lustig und so weiter. Und die heißt Jutta. Und da habe ich gedacht, Jutta, das passt doch wunderbar. Die ist auch so sympathisch wie die Figur im Buch, Jutta. Dann der neue Freund. Und der neue Freund ist natürlich interessant, sympathisch und sportlich und alles, wie alle neuen Freunde, ne? Sympathisch, interessant, attraktiv. Also attraktiv, sympathisch und attraktiv und sympathisch, wie alle Freunde ganz am Anfang zumindest. Ne? Und da habe ich auch an einen Kollegen in Barcelona gedacht, der heißt Jens. Und da hat mir auch die Phonetik gefallen. Das ist die Liebesgeschichte von Jutta und Jens. Ja, das ist Phonetik. Und jetzt der Ex. Ja, der Ex. Und der Ex ist eigentlich auch ein attraktiver Typ, sportlich, elegant. Aber er ist natürlich Malo de la Película. Ja. Und er ist eben arrogant und er wird auf der Party ja richtig aggressiv dann. Und dann habe ich gedacht, meine Freunde sind doch nicht arrogant und aggressiv. Aber ich habe noch einen alten Schulfreund in Augsburg, den treffe ich manchmal und das ist so ein Partytyp, so Cocktail und Sportwagen und so. Und dann habe ich gedacht, das passt ganz gut zu dir. Und der heißt Axel. Und der Name Axel, den fand ich auch gut. Also habe ich den Namen Axel genommen. Und dann, das war ja vor 7 Jahren schon oder vor 6 Jahren, dann wurde das Buch publiziert. Und ich habe das Buch eben nach Augsburg mitgenommen, in den Ferien. Und ich war im Café mit meinen Freunden und der Axel war auch da. Und dann habe ich zu dem Axel gesagt, Axel, komm mal. Was ist los? Und ich sagte, Axel, du bist im Buch. Ich hatte das Buch mit mir, das war ja ganz neu. Axel, du bist im Buch. Und der Axel hat gesagt, ich? Ich bin im Buch. Und ich sagte, ja, deine Rolle ist ambivalent. Du bist sportlich attraktiv, du hast einen Sportwagen, du bist toll, aber du bist auch der Ex in der Geschichte und du kommst und du wirst arrogant und aggressiv und so. Hat er gesagt, gib mal her, gib das Buch, gib das Buch. Und ich habe ihm das Buch gegeben. Und er hat so gemacht, Axel kommt auf die Party, Axel trinkt einen Cocktail, Axel tanzt Salsa, super. Ambivalent ist egal, die Rolle gefällt. Das bin ich. Ambivalent ist aggressiv, ist egal. Alles war wunderbar. Aber auch der Axel war im Café mit seiner neuen Freundin in der Realität. Er hatte gerade eine neue Freundin, Claudia, seit 2 Monaten. Und die Claudia hat das gehört. Und die hat gesagt, die hat so gehört, Axel, Jutta, Jutta. Und sie hat gesagt, Jungs, das Buch bitte. Dann hat ihr das Buch gegeben. Und dann war das wirklich so, sie hat die Geschichte gelesen und hat sie gelesen, Moment mal, Axel will mit Jutta sprechen, Axel will mit Jutta tanzen, Axel will mit Jutta nach Hause fahren, wer ist Jutta? Und dann gab es 10 ganz problematische Minuten, weil es jeder gesagt hat, das finde ich nicht okay, weil ich bin jetzt schon seit 2 Monaten mit Axel zusammen und wir sprechen über alles. Wir haben uns alles erzählt, aber von Jutta hat er mir nichts erzählt. Aber Claudia, das ist doch fiktiv, das ist doch nur eine Geschichte, das ist doch nur eine Geschichte, das ist doch nur der Name, das ist doch nur der Name. Dann hat sie gesagt, aber warum gerade Axel? Es gibt doch 100 Namen, du hast viele Freunde, warum heißt er nicht so oder so und so, warum gerade Axel? Ich glaube, das ist ein autobiografisches Interview. Und das ging 10 Minuten wirklich hin und her und am Schluss hat sie mir gesagt. Und das ist wirklich 6 Jahre her oder 7 schon und das ist wirklich, die Realität ist, dass Claudia und Axel heute verheiratet sind. Und sie haben zwei Kinder und die Kinder heißen nicht Jens und nicht Jutta. Also es ist von daher ein Happy End. Aber da habe ich gesehen, dass es wirklich interessant ist. Man muss aufpassen, weil du denkst, du kannst schreiben, was du willst, du kannst mit den Dynamik benutzen, aber dann kann es Probleme geben mit Fiktion und Realität, Fiktion und autobiografisch. Ja? Das ist so eine Anekdote. Jetzt wollte ich mal fragen, ob ihr eine Frage habt zwischendurch. Ich rede so viel. Aber vielleicht wollt ihr ja mal. Das machen wir ja mal. Wolltet ihr mal was fragen, weil ihr kennt ja die viele Geschichten schon. Vielleicht wollt ihr mal was wissen. Also wir haben ja Zeit. Ne? Ihr müsst keine Angst haben. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur intelligente Fragen. Warum warst du in Spanien? Ja. Du. Da habe ich keine romantische Geschichte jetzt. Ja, das ist klar. Das wollen alle wissen und wollen alle hören, aber ich war vorher in Frankreich, aber ich hatte keine, die Arbeit war zu Ende und ich war im Sommer, das war vor 12 Jahren, und ich war im Sommer, habe ich immer Deutsch unterrichtet in Berlin, in einer kleinen Schule, und in meiner Klasse waren sehr viele Leute aus Barcelona. Und dann haben die gesagt, der Kurs war im August, warum kommst du nicht im September und besuchst uns? Da habe ich gesagt, okay, warum nicht, ich habe Zeit. Und dann habe ich aus Spaß gesagt, ich bringe mein Curriculum mit, ich suche eine Arbeit. Ja, aber das war ein Spaß. Ich hatte noch nicht einen konkreten Plan. Und dann bin ich im September nach Spanien und eine Schülerin, das waren Erwachsene, sie war Sekretärin und sie hatte mein Curriculum schon ins Spanische übersetzt und sie hatte schon telefoniert und sie hat gesagt, du hast ein Vorstellungsgespräch in dieser Schule. Ich wollte nur als Tourist kommen. Aber ich bin dann noch nicht geblieben, aber ich habe gesehen, dass es Arbeit gibt in Barcelona als Deutschlehrer. Und dann bin ich ungefähr 6 Monate später gekommen. Es gab sehr einfach Arbeit. Jetzt ist es wieder schwierig, aber vor 12 Jahren war es. Ich unterrichte nur noch ein bisschen, aber ich bin das ist praktisch die, jetzt in der, eine Universität, Pompeu Fabra. Da gibt, ja, genau, und da gibt es Humanidades. Und in Humanidades gibt es einen Deutschkurs. Ja, das ist aber für Anfänger. Ja, das ist ein Anfängerkurs. Ja. Also jetzt mache ich immer mehr Geschichten und weniger Unterricht. Hast du Literatur studiert? Habe ich, ja. Gerne, ja. Aber das nützt nichts. Literatur studieren und Geschichten schreiben. Nein. Konntest du nicht zum Beispiel von Literatur etwas nutzen? Ja, manchmal. Wenn man andere Leute liest, kann man etwas lernen natürlich, aber nicht unbedingt in der Universität, weil das ist so analytisch. Aber natürlich, wenn man Geschichten liest, vom Stil her, von den Ideen her, bekommt man viel Ideen von Autoren. Ich glaube zum Beispiel, die erste Geschichte, die ich interessiert habe, hast du jemanden den Kafka genannt. Eigentlich, es ist wie Kafka. Oder es ist Kafka Light. Ja, also, oder es gibt auch diese Geschichte. Ich habe Julio Cortázar gelesen. Ja. Und dann ist es auch so. Mit seinem Ende. Ja. Das habe ich auch schon mal gehört. Mit dem Cortázar, da habe ich auch mal ein Buch gelesen. Ja. Manchmal ist es nicht so gut, aber man kann auch etwas begleiten. Ja. Das ist ein Lob. Natürlich, ja, für mich ist es. Und nein, ich denke das auch, dass man kann sehr viel lernen von anderen Autoren. Und ich merke auch immer, wenn ich viel von diesem Autor gelesen habe, dann merke ich auch, dass die Geschichten ein bisschen in diesem Stil plötzlich sind. Also auf jeden Fall. Ich glaube, man kann das nicht isoliert machen, aber man kann nicht sagen, ich studiere Literatur und schreibe dann Geschichten. Ne? Naja. Aber ich finde auch, sie ist sehr philosophisch. Ja? Ja, das freut mich. Es gibt, für mich ist es auch, die normale Leben ist Philosophie. Ja. Und du beschreibst sehr gut die Realität, die realistische Aktion oder so. Danke. Ich werde ganz rot gleich. Ja, ja. Ja, aber versuche ich auch. Ne? Ich muss natürlich, ich habe meine Limits, weil ich kann da nicht zu kompliziert schreiben. Ne? Ich muss ja immer versuchen mit einem einfachen Stil, aber ich versuche mit diesem Stil natürlich etwas zu machen. Ja, ja. Oder Anne Maria Rilke. Aber diese Geschichte natürlich, das ist so, diese Geschichte ist für mich, für die Leute, die wir Deutsch lernen. Aber ja. Es gibt viele Sinne. Ja, das freut mich. Das freut mich. Das ist gut. Ist das auf dem Mann? Ja, ja. Ja. Ja, das ist nett. Das freut mich. Das freut mich. Und also manche sagen dann die Leute, ob das nicht so schwierig ist, immer mit einem einfachen Stil zu schreiben, aber ich finde, das kann man schon machen. Weil das ist eine Übungssache, weil ich merke oft, dass du ganz kompliziert formulierst und sagst, indem er das machte, konnte er das tun, weil er, aber du kannst doch sagen, er machte das und dann das und dann das. Und ich denke, manchmal drücken sich Leute auch kompliziert aus, aber kompliziert heißt nicht unbedingt, dass es unbedingt viel Substanz hat. Ne? Ja, und manchmal denke ich, du kannst auch Sachen einfach sagen. Ne? Und deshalb finde ich, das geht ganz gut. Ne? Weil manche sagen immer, oh, das gibt's doch nicht, du hast nur so wenig Wörter und musst immer eine Geschichte machen, aber das, da habe ich keine Probleme. Manchmal schreibe ich natürlich die Geschichte zuerst ein bisschen komplizierter und dann mache ich noch eine einfache Version. Das mache ich manchmal. Ne? Aber im Prinzip geht es ganz gut. Das ist der Grund, dass ich gelesen habe, aber ich finde wirklich sehr gut. Ja? Ich habe auch eine Frage. Gestern haben wir das diskutiert, weil du hast ja geschrieben, aber ich habe ja genau mehr. Viel besser als ein Nachwort, ein Gedicht. Und das Lied von Maulwurf. Ja. Ist das von dir oder ist das ein populärer Lied? Nein, das ist von mir. Von dir. Aber ich gebe zu, ich habe das schon vor vielen Jahren geschrieben, als Student. Und wir haben, als wir das Buch veröffentlicht haben, hat die Verlegerin in Madrid, die Sophie Cesar, ja gesagt, ich habe ihr das Gedicht mal gezeigt, aus Spaß, unter Freunden, und hat sie gesagt, wir könnten doch das Gedicht publizieren als Zugabe, als Extra. Ja, ja, ja, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, manchmal gibt es ja ein Nachwort, da schreibt jemand einen Artikel über den Autoren oder über die Geschichte und gesagt, das machen wir nicht. Aber wir machen einfach ein kleines Extra, ein Gedicht, so als ein kleines Geschenk oder so. Aber ich denke, das Gedicht ist nicht einfach, ne, weil es, nicht gelesen. Ja, ja, das ist. Ich habe das ganze Buch gelesen, ich habe auch gehört und mehrere Male. Ja. Aber das Gedicht, ich habe nicht darauf aufgepasst. Der Lehrer hat gestern gesagt, was ist das? Und ich habe sehr schnell gestern das gelesen und ja. Ich habe überhaupt nicht verstanden. Ja, ja, ja. Weil das ist natürlich, ja. Es ist, man denkt immer, es ist einfach, weil es theoretisch ist es für Kinder oder es ist mit Tieren, aber das Vokabular ist viel schwieriger als ein normales Vokabular. Ne? Ja, ja. Also wir haben das auch nur so als kleines Extra gemacht. Ne? Aber ich schreibe normalerweise keine Gedichte. Und ich lese auch zum Beispiel keine modernen Gedichte. Das interessiert mich nicht so. Ich habe kein Verhältnis. Aber das ist etwas Individuelles, etwas Persönliches. Ne? Ja. Also Gedichte ist nicht als Poesie oder was? Ja, Poesie. Ja. Also ich finde schöne klassische Gedichte schön, aber der Rhythmus, ich glaube, das ist. Der ist ganz altmodisch. Ja, der ist ganz. Nein, ich wollte nicht das sagen. Aber ich glaube, es ist nicht anders. Ja, aber sagen wir, es ist klassisch, er ist nicht, kein modernes Gedicht in dem Sinne, sondern ein traditionelles, sagen wir. Nicht altmodisch, aber traditionell. Auf jeden Fall. Bitte. Frage zu lösen. Sie wohnen in Spanien seit lange. Ja, seit Jahren. Ja, seit Jahren. Und Sie haben auch verschiedene Geschichten über die Unterschiede zwischen Spanien und Deutschland. Ja. Und ich möchte wissen, ob Sie haben das Gefühl, dass diese Unterschiede sind im Moment egal als 11 Jahre vor. Ob sie auch etwas verändert? Oder sie vermehren oder was? Ach so, ah, das ist, ja. Das ist, ah ja, aber das ist schwierig, ja, also. Also ich würde nicht sagen, dass die Unterschiede größer werden, ne, sondern eher kleiner natürlich, weil, also zum Beispiel, ich merke jetzt in Barcelona zum Beispiel, es war doch immer ein Unterschied, man hat immer gesagt, in Spanien die Siesta und die Leute wollen in mittags nur noch essen und schlafen und das stimmt nicht mehr. Ne? Ich habe viele Freunde, die sagen, die wollen in der Mittagspause auch lieber eine Stunde Mittagspause und dann weiter und am Abend. Das ist eigentlich europäisch, ne? dieser andere Rhythmus. Ne? Aber ich finde eben immer noch lustig, dass es eben bei manchen Dingen immer noch einen Unterschied gibt. Ne? Und das finde ich eigentlich auch schön und das habe ich in den Geschichten. Wichtig ist ja immer, es gibt Unterschiede, aber es ist für mich nicht eine Frage von richtig oder falsch oder ja, so, ne? Sondern es ist einfach anders. Ne? Und ich merke immer noch, was ich mich eben amüsiert, ist, dass ich oft sage, zum Beispiel, ich sage zu meinen spanischen Freunden, also meine besten Freunde in Barcelona sind Gallegos. Und manchmal sage ich zu ihnen, treffen wir uns um 2:30. Und dann sagen sie immer, ja, aber wann essen wir dann? Na, und ein Deutscher denkt nicht dran. Er sagt, ja, wir treffen uns, wenn jemand dann noch Hunger hat, dann gehen wir in eine Bar, dann isst du ein Bocadillo oder irgendwas, aber ist doch egal. Wir treffen uns, dann sehen wir. Und die sagen, ja, no. Essen wir vorher oder dann zusammen? Das ist immer, es gibt so Fixpunkte und das haben wir nicht so. Dieses, da muss man doch, ne, und das finde ich faszinierend einfach, ne. Und manchmal sage ich, das ist doch egal, wir treffen uns und Ding und es hat so was Schönes, ne? Es ist da, solche Sachen gibt es immer noch. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Ja? Und das habe ich in der und also das wollte ich auch sagen, diese Geschichte zum Beispiel mit dem Ausflug, ne, mit den Spaniern und Deutschen, das ist auch wirklich genauso passiert. Weil da hat auch jemand zu mir gesagt, aber das sind doch Klischees, ne? Die Deutschen mit pünktlich und die Spanier mit Essen und die Deutschen mit Wandern. Aber ich habe gedacht, es sind Klischees, aber es ist genauso passiert. Und ich schreibe nur das, was passiert ist. Ne? Aber es gibt noch eine andere Geschichte in das Strauß. Ja, ja. Ah ja, genau. Und das sind die Galizier. Das war da. Und das war wirklich unglaublich. Also in der Geschichte ist, ich wollte einen Ausflug machen und ich wollte um 9 in der Früh los und mit dem Bus an die Costa Brava und spazieren gehen und etwas anschauen und etwas machen. Und wir kommen alle zusammen und dann haben wir uns um 11 getroffen und dann war eben, sie wollten das Auto organisieren und dann mussten wir noch die Leute wecken, nee, erst anrufen, wer hat ein Auto, dann mussten wir das Auto suchen und es war immer, am Schluss sind wir um 3 Uhr gefahren. Das ist hell. Ja, ja, das ist genauso passiert, ja, ja. Da muss ich noch sehen, Sie haben die Geschichte noch nicht gelesen, vielleicht sind Sie dann böse mit mir. Sagen, was hast du gemacht? Und jetzt in dem Idealpaar, das ist aber jetzt nicht typisch spanisch-deutsch, aber ich habe eine Geschichte geschrieben, die ist auch passiert. Da hatte ich für ein Konzert am Sonntagnachmittag Mozart, Palau de la Música in Barcelona, hatte ich 2 Karten und ich wollte jemanden mitnehmen, ums gratis. Ich wollte jemanden einladen und ich habe 3 Tage nur telefoniert und immer, weil alle sagen zu mir, ich gehe manchmal ins Konzert und alle Leute sagen immer, warum gehst du allein? Warum rufst du mich nicht an? Wir wollen mitkommen. Ich sage, okay, das nächste Mal rufe ich an, Entschuldigung. Und dann habe ich extra 2 Karten genommen und dann war das war auch Kafka, weil ich habe dann 5 Tage vorher angefangen zu telefonieren und dann alle haben gesagt, sie, ja, ja, ich komme und dann, am Sonntag, am Sonntag und immer und der eine sagt, ich komme mit, Konzert, super. Und dann habe ich gesagt, ja, kommst du, super. Dann hat er gesagt, was ist das für Musik? Dann habe ich gesagt, klassische Musik, Und es ist immer, und es war wie surrealistisch, weil ich habe die Karte und am Schluss war ich allein und ich bin mit der Karte und dann habe ich gedacht, ich schenke sie jemanden, einen Studenten, der eine Karte kaufen will. Ich habe gedacht, wenn jemand 5 Minuten vor Beginn eine Karte kaufen will, dann kann ich sie ihm schenken. Der muss ins Konzert gehen. Und es gab nur eine japanische Studentin und ich habe zu ihr gesagt, hey, this is a present, just take it, it's free. Und sie hat gedacht, dass ich irgendwie dass ich irgendwas... No. Und dann habe ich gedacht, es war unmöglich, die Karte wegzugeben. Und das fand ich so lustig auch. Ne? Das war so lustig. Aber das war jetzt nicht typisch spanisch oder deutsch, sondern das war einfach so mal eine Sache. Ne? Aber das ist eine schwierige Frage. Aber ich denke, so ein paar Sachen sind immer konstant unterschiedlich. Insgesamt glaube ich immer noch, dass vielleicht die Leute doch immer ähnlicher werden. Auch die, man sieht das mit den Restaurants auch. Ne? Und es gibt jetzt überall dieselben Geschäfte. Früher, wenn ich nach Deutschland gefahren bin in den Ferien, haben alle deutschen Kollegen zu mir gesagt, du musst mir dieses Bier mitbringen und diesen Kaffee und dieses das und das. Und heute sagt das niemand mehr, weil es gibt Lidl und Schlecker, ne? Und Ikea und alle. Niemand sagt das mehr. Ne? Das, bitte. Ja. Ja. Andere Spanisch sprechen noch. Also ich habe eben in Frankreich gewohnt, aber das spreche ich nicht gut. Das habe ich nicht gut gelernt. Also ich spreche ein bisschen Französisch und ein bisschen Italienisch, weil ich als Student hatte ich immer Freunde in Italien und ich bin immer nach Italien gefahren in den Ferien. Das war so mein Paradies. Und das war in einem kleinen Dorf und da habe ich ein bisschen Italienisch gekonnt. Aber ich bin nach Barcelona gekommen ohne Spanisch. Ich hatte einmal einen kleinen Kurs in Deutschland an der Uni, aber das war 10 Jahre vorher. Und ich kann mich erinnern, als ich angekommen bin, da hatte ich einen Sprachkurs, einen Sommerintensivkurs in der Universität von Barcelona. Und ich bin 3 Tage vorher gekommen. Ich hatte keine Informationen und dann hat der Koordinator gesagt, okay, du hast einen Kurs, Stufe 1, 25 Studenten, jeden Tag 5 Stunden. Dann habe ich gesagt, und welches Buch? Hat er gesagt, das Buch kommt in 4 Tagen. Und ich werde den ersten Tag nicht vergessen. Es war so heiß, es war Juli in Barcelona und 35 Grad. Und ich bin ohne Vorbereitung. Ich hatte nichts, ich bin mit einem Papier... Und das war auch der Keller von der Universität, es war ganz dunkel, 25 Studenten. Und ich habe gedacht, am ersten Tag, wir sprechen Englisch, ja. Kommunikation. Ich habe kein Spanisch, ein bisschen Italienisch, ein bisschen und sonst. Und dann, ich habe gesagt, vielleicht heute auf Englisch, wer spricht Englisch? Alle sprechen Englisch, oder? Und dann haben 2 Leute. Und die anderen... Okay, wir haben jetzt 4 Stunden Zeit, wir haben kein Buch, ich habe nichts vorbereitet und dann weiß ich noch, ich habe dann gesagt, okay, jeder erklärt, warum er Deutsch lernen will. Ich habe gedacht, wenn jeder 5 Minuten spricht, egal auf Spanisch oder auf Katalan oder jemand 5 Minuten, bitte warum? Dann habe ich gedacht, 25 Studenten, 5 Minuten, 2 Stunden, perfekt. Und dann weiß ich noch, dass der erste Student hat gesagt, und du, perché tu hablar alemán, curso alemán? Und er hat gesagt, créditos. Ich sage, créditos, universidad, créditos. Ich habe das verstanden, ne? Das war okay. Dann habe ich gesagt, das ist interessant. Habe ich noch nie gehört, créditos, interessant. Interessantes Motiv für Deutsch. Und du, und der nächste, du, und der, créditos. Und ich sage, ihr kennt euch, ihr seid Freunde, ihr seid Familie. No. So ein Zufall, ne? Que casualidad, 2 chicos con el mismo motivo, ne? Und dann der nächste, créditos. Und es waren alle. Und es war 2 Minuten, créditos. Und ich kann mich noch erinnern, da habe ich so gemacht, wir haben jetzt noch 3 Stunden und 40 Minuten. Ja, und dann haben wir improvisiert mit den Zahlen, 1, 2, 3 und irgendwelchen Spielen und dann ging es. Und ich weiß noch, wir sind nach 3 Wochen, sind wir dann am Abend zusammen in ein Restaurant gegangen und in viele Cafés und Diskotheken und alles. Und in der Nacht um 4 Uhr in einer Bar haben sie zu mir gesagt, Leo, jetzt können wir dir die Wahrheit sagen, jetzt ist alles gut, wir lernen gut, es macht Spaß, alles ist wunderbar. Aber am ersten Tag, wir haben gedacht, es ist La Camera Oculta. Wir haben gesagt, wir sind in der Universität, wir wollten einen akademischen Deutschkurs machen. Und da steht so ein Clown, er spricht ein bisschen Italienisch, ein bisschen Spanisch, ein bisschen Englisch, Deutsch. Und wir nur Spanisch und Katalanisch. Und das war wirklich ganz extrem. Bitte. Ab und zu endet Ihre Geschichte ein bisschen komisch. Ja. Vielleicht lassen Sie ein Fenster zur Vorstellung geöffnet. Ein Fenster? Ja, das ist eine schöne poetische Definition. Das kann man, das finde ich, ja. Also die Stromausfallgeschichte ist eine Ausnahme, weil sie hat ein konkretes Ende, mehr oder weniger. Aber ich denke, viele Geschichten sind offen und das ist auch mein Konzept. Ne? Weil ich denke, eine Geschichte muss nicht erklären, eine Geschichte fragt, eine Geschichte erzählt etwas und dann ist es deine Interpretation. Ein Fenster zur Vorstellung. Das ist ein schöner Ausdruck. Ja? Aber das ist die Idee. Und ich weiß, manchmal sind die Studenten nicht zufrieden, weil sie wollen ein konkretes Ende. Und manchmal sagen sie, und die Geschichte hier mit dem Hundetraum, ne, mit dem, die so ein bisschen Kafka ist, wo man am Schluss, weißt du nicht, ist er ein Mann oder ein Hund? Die lese ich auch oft, ne, vielleicht auch später heute. Und am Schluss sind die Studenten immer und ich sage, ist er ein Mann, ist er ein Hund? Und alle, explícanos, ne? Und dann sage ich immer, tut mir leid. Ich weiß, ich bin der Autor und ihr erwartet von mir eine konkrete Antwort, aber ich muss euch enttäuschen. Die Jungen sind dann immer so. Aber ich denke, das ist so. Literatur kann offen sein und man muss es interpretieren. Und das ist die Idee. Weil es ist keine Erklärung, sondern ein... oder auch die Wunschhausgeschichte ist ganz... kann man... zwei Versionen lesen. Ne? Das ist ganz... Naja, so ist das einfach. Ich bin noch fit. Wollt ihr eine Pause machen auf? Oder? Für mich ist... Ich bin ganz munter. Wenn ihr noch... Wie ihr wollt, soll ich... Ich hätte noch eine 3-Minuten-Geschichte. Habt ihr noch Konditionen? Oder müsst ihr schon gehen? Zum Abschluss. Ganz neu, das Idealpaar. Die würde ich euch noch ganz schnell vorlesen. Dann habt ihr auch was Neues, weil mir tut es leid, dass die andere Geschichte haben ja schon einige gekannt. Da gibt es jetzt auch eine ganz tolle Illustration im Buch. Die ist ganz kurz, das ist glaube ich wirklich nur 2 Minuten oder 3 Minuten. Und es ist so, bei dieser Titelgeschichte, also eine Geschichte heißt wieder das Idealpaar, die ist extrem kurz und ich habe mir Folgendes gedacht, in allen vielen Geschichten von mir gibt es doch immer Probleme mit Mann und Frau. Es ist immer eine Familie, eine Beziehung, Freund und Freundin, aber immer ein Konflikt, Kommunikationsprobleme, wie im Stromausfall. Und jetzt habe ich gedacht, ich schreibe eine kurze Geschichte, eine Frau, ein Mann und kein Problem. Die Geschichte ist natürlich nicht realistisch, ne? Eine Utopie. Aber ich habe gedacht, das mache ich jetzt. Die Geschichte ist natürlich kurz, ne? Weil lang ist das unmöglich. Ne? Aber eine kurze Geschichte, eine Frau, ein Mann und kein Konflikt. Das ist unrealistisch, es ist sehr harmonisch, das tut gut, das ist wie eine Therapie. Das Problem ist, es ist schon wieder fast langweilig, ja? Weil du wartest auf etwas, du wartest auf einen Konflikt und es kommt kein Konflikt. Deshalb ist die Geschichte kurz, damit sie nicht langweilig wird und weil länger könnte sie auch nicht sein. Und es ist also so, wir haben das so illustriert, im Buch haben wir das so illustriert, ich hab zur Fotografin gesagt, es gibt ein Menü hier. Es gibt hier ein Menü von Männern und Frauen. Dann kann jeder sein Idealpaar zusammenstellen, kombinieren, wie er will. Das ist die Fantasie. Das sind alles potenzielle Idealpartner. Es sind alle frei. Nur Achtung, das ist mein Cousin. Ja? Weil die Fotografin ist die Frau von meinem Cousin. Und hier hat sie ihren Mann fotografiert. Der Mann ist besetzt. Ja? Habe ich meiner Cousine versprochen, dass ich nicht, der ist reserviert. Genau. Man kann jetzt drüber sprechen, wie muss ein Idealpartner sein. Da haben wir jetzt gar keine Zeit, das ist auch egal. Ich lese euch jetzt einfach mal die Geschichte vor. Ihr sucht euch ein Paar aus, aber theoretisch ist es für mich ist es immer so, rechts ist für mich die Frau, die heißt Maike. Und links ist der Mann, das ist Thorsten. Maike, Thorsten. Okay? Und über die geht jetzt die Geschichte. Das Idealpaar. Ganz kurz. Also, Maike und Thorsten, die zwei, einfach ideal. Ja, das gibt es noch. Wie schön. Ihre Hobbys, ihre Interessen, fast identisch. Beide reisen gern. Beide sind Naturfreunde und beide gehen gerne aus. Ins Kino, ins Konzert, ins Restaurant. Er liebt italienisches Essen. Sie auch. Sie mag Picasso. Er auch. So viel gemeinsam. Einfach perfekt. Natürlich gibt es auch Unterschiede, aber das macht nichts. Das ist absolut normal. Sie liebt zum Beispiel Woody Allen. Er findet Woody Allen Filme ein bisschen neurotisch. Aber na und? Er kann auch mal einen Woody Allen Film sehen, das ist doch klar. Solche Unterschiede sind kein Problem. Im Gegenteil, man hat ein Thema für ein gutes Gespräch, für eine interessante Diskussion. Auch mit den Berufen ist das so. Er ist Lehrer am Gymnasium und hat immer lustige Anekdoten aus der Schule. Sie ist Journalistin und trifft oft interessante Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Kultur. Manche Unterschiede sind sogar komplementär. Achtung, er kommt früh nach Hause und kocht gerne. Ist nicht realistisch. Sie kommt später und spült gerne. Ist auch nicht so realistisch. Aber sie hasst Bügeln und ihm macht Bügeln richtig Spaß. Utopie. Fantastisch, oder? Nur putzen. Putzen, das mögen beide nicht. Aber da kann ja jemand kommen zum Putzen. Auch ihre Qualitäten sind komplementär. Sie ergänzen sich wirklich super. Sie ist Informatikexpertin, er ist bei Computern immer noch ein Anfänger. Aber er kann Regale zusammenbauen und Fahrräder reparieren. Und das kann sie nicht. Also wirklich, die zwei, wie Yin und Yang. Sie denken sogar synchron. Das ist fast wie Telepathie. Sie sitzt manchmal im Auto und denkt, sicher wartet er schon auf mich. Und er liegt in diesem Augenblick auf dem Sofa im Wohnzimmer und fragt sich, wann kommt sie endlich? Natürlich gibt es auch andere Unterschiede. Nicht so komplementär, aber auch kein Problem. Jeder hat seine Freiheiten und das ist gut so. Montags spielt er mit Kollegen Volleyball, da macht sie Yogakurs. Mittwochs trifft sie ihre Freundinnen, da bleibt er zu Hause und liest oder sieht fern. Am Wochenende fährt sie manchmal zu ihrer Mutter und er besucht seine Eltern. Aber oft fahren sie beide in die Berge. Im Sommer wandern, im Winter Skifahren. Zu viele. Wahnsinn. Unglaublich. Was für eine Harmonie, nicht wahr? Absolut ideal. Und es gibt noch mehr Parallelen. Was? Noch mehr? Ja, noch mehr. Also, beide wohnen in München und beide sind Singles. Sie kennen sich nicht. Schade. Ich habe einmal gelogen und einmal die Wahrheit gesagt. Ich habe gelogen mit Absicht, weil ich gesagt habe, die Geschichte ist nicht realistisch. Die Geschichte ist natürlich realistisch. Und ich habe aber auch gesagt, es gibt keinen Konflikt und es gibt tatsächlich keinen Konflikt. Das stimmt. Ja? Also da müsste man sich jetzt überlegen, wie die sich kennenlernen können, wie die wieder zusammenkommen. Aber das ist dann, das machen wir dann das nächste Mal. Ja? Ich weiß nicht, hat noch jemand eine Frage? Ich will euch überhaupt nicht... Habe ich alles erklärt? Ha? Dann würde ich sagen, machen wir Pause. Nein, ich trinke nur. Hier gibt es noch den guten Navarra-Wein. Ne? Den muss man natürlich hier probieren. Aber jetzt, nicht jetzt natürlich. Also, wir machen nachher gleich weiter. Wenn jemand Lust hat, könnt ihr hierbleiben. Es sind andere Geschichten. Also es kommt der Hundetraum. Das kennt ihr natürlich schon. Ja? Nicht zu danken. Danke, ebenfalls. Und ich freue mich auch, dass ihr gekommen seid und so interessiert seid. Und ich habe das noch nie erlebt, dass so viele Leute die Geschichten schon kennen und sich da schon Gedanken gemacht haben. Das ist was ganz Besonderes für mich. Das ist ganz toll. Danke. Ja, aber gut schreiben, aber man muss auch gut lesen können. Ne? Und Lust. Ja, weil viele sagen zu mir immer nur, die Geschichten sind einfach und das ist gut. Aber das höre ich nicht so oft, dass jemand auch sagt, ja, die Geschichten sind einfach, aber sie haben auch etwas. Ne? Und das ist für mich auch was Besonderes. Für die Studenten, aber so, wenn sie sehen, es ist nicht so einfach. Ja. Was sie für mich. Sehe ich noch. Okay. Ja. Oh ja, das machen wir natürlich. Das machen wir natürlich. Wie? Nochmal der Name? Emmy. 2M, 1M. Mit IBA. Okay. Für? 1M? M. So. Auf Deutsch natürlich, ne? Natürlich. Aber nachher können wir so lesen und sagen, okay. Das ist auch. Tudela. Den 7.11. 7. ist heute. Bitte schön. Und hier auch. Ein Kaffee wäre super. Kaffee. Cortado. Und con leche. Kannst du mir auch sehen. Menos fuerte. Du hast hier viel zu tun, ja? Ja, mach ich. Für. Nein, ist okay. Danke. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Vielen Dank für alles. Ich habe auch geschrieben, vielen Dank für das Kompliment. Ja, gut. Wie heißt du? Begonia. So. Müssen wir uns überlegen, was wir überlegen? Tschüss, nicht zu danken. Bitte schön, bitte schön. So, für Marta. Kennst du das Buch auch? Das kennst du auch. Okay, weil ich schreibe etwas nicht von diesem Buch. Hast du nicht gemacht? Nee, musst du nicht. Egal, ich schreibe nur etwas. Hallo. Wo soll ich schreiben? Hier? Sie können hier. Ja, ist hier. Für Javier. Ein Bekannter. Es ist mit X am Anfang. Ne? Ist am Anfang ist... Javier. Jota. Jota. Ja, okay. Natürlich. Der Name... So. Bekannteste natürlich. Ja, schön. Javi. Javier. Javi. Ja. Javi, genau. Ich lese dieses Buch seit ein, zwei Jahren. Ja. Aber am Ende fange ich noch immer. Ja. Ja. Mensch. Lustig. Ja, okay. Das ist gut. So. Das ist gut. Wie du willst. Wie du willst? Ja. Das ist eine andere Geschichte. Ja, genau. Ja. So. Danke, das freut mich. Mensch, und der hat so studiert hier und studiert, Mensch, super. Okay. Gut, nichts zu danken, mach's gut. Tschüss. Entschuldigung, durfte ich zweimal? Du bist ja perfekt, das ist ja, die Farbe ist ja großartig. Natürlich, natürlich, natürlich. Das ist ja selbstverständlich. Für? Das ist ein bisschen, es ist Juan Ignacio. Okay, Juan, okay. Juan. Entschuldigung. C. C-I-O. Okay, tut mir leid, hier ist ein bisschen aber gut. Gerne, sehr gerne. Ja, freut mich, freut mich. Das freut mich. Die CD ist ja? In meinem Auto. Ah ja, das ist gut. Ah ja. Und das ist ein Kompass. Ja, Kompass, ja. Ich habe viele, viele. Oh. Aber dann war das heute fast ein bisschen langweilig, oder? Nein, nein. Das ist schon gehört. Für meine Schwester? Für die Schwester? Sie heißt Schuss. Schuss, okay. Für, wie schreibt man Schuss? J. Okay. Okay, okay, für Schuss. Da heißt sie richtig, heißt sie mal Schuss. Okay, für Schuss. Hat sie heute blau gemacht, deine Schwester? Hat sie heute blau gemacht, deine Schwester? Ich glaube nicht, aber kein Ende vielleicht. Okay. Okay, bitteschön. Nichts zu danken. Oh, ja, gut, das ist gut. Das ist gut, danke. Danke. Tschüss.